Meine Damen und Herren, ich befinde mich hier in der Lage eines fremden Führers, der Sie durch tausend und eine Nacht begleiten soll und der von vornherein weiß, dass... Doch, pardon. Ich darf Ihnen erst einmal einen guten Abend wünschen. Einen besonders guten Abend, möchte ich sagen. Aber lieber keine Vorschusslorbeeren, bitte. Ich darf mich jetzt vorübergehend zurückziehen. Und möchte Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, als Konferencier bitten, die auftretenden Akteure mit einigem Wohlwollen zu empfangen. Apropos. Die ersten sind zwei Herren vom musikalischen Nachtprogramm. Das gibt's nämlich auch. Thank you. am I gonna do? You're gonna dance. He said, I'm gonna dance. He said, yes, I'm gonna dance and dance. And that man is gonna be bewildered. I'm gonna dance and dance. And they said, you're gonna dance. He said, yes, I'm gonna dance and dance. Thank you. We'll be right back. bass kick. My house. We'll be right back. Bye.